Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. In Berlin beginnt heute die Republika 2018 und längst geht es da nicht mehr nur um die vielen Möglichkeiten der digitalen Welt, sondern auch um Dinge, die möglich sind, aber vielleicht nicht wünschenswert. Smart Regulation ist ein großes Thema. Die Regulierung von weltweiten Internetkonzernen wie Google, Amazon und natürlich nicht zuletzt Facebook. Das ist seit langem auch ein Thema von Julia Reda. Sie sitzt als Mitglied der Deutschen Piratenpartei seit 2014 in der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Frau Reda, schön guten Morgen. Guten Morgen. Am 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutzrichtlinie in Kraft. Es gibt einen Vorstoß der EU-Kommission zu Digitalsteuern. Es wird über Klagen gegen Facebook diskutiert. Es wird sogar über eine Kontrolle von Algorithmen diskutiert. Ist Europa da auf dem richtigen Weg? Also ich glaube, die neuen Datenschutzregeln sind wirklich ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es wird dann darauf ankommen, dass wir die auch in der Praxis durchsetzen und dass es nicht dabei bleibt. Also wir diskutieren parallel dazu schon weitere Regeln zum Datenschutz wie die E-Privacy-Richtlinie, die zum Beispiel Datenschutz bei solchen Diensten wie WhatsApp regeln soll. Und da wird es langsam wieder etwas langsamer, etwas schwieriger. Die nationalen Regierungen wollen nicht noch mehr regulieren. Dabei zeigen eigentlich die Skandale um Facebook, dass es mit dem, was wir bisher geschafft haben, noch lange nicht getan ist. Aber das große Ding wäre ja, und zumindest diskutiert wird darüber ja auch, sowohl auf europäischer Ebene als auch in Deutschland, eine Regulierung von Algorithmen. Ich finde, das ist theoretisch eine tolle Idee, aber halten Sie das praktisch für technisch umsetzbar? Also die Regulierung von Algorithmen ist natürlich eine schwierige Sache, aber ich denke, dass zumindest mehr Transparenz in diesem Bereich durchaus möglich und auch notwendig ist. Facebook baut ja gerade sein Geschäftsmodell auf dem Schalten von gezielter Werbung auf, die durch Algorithmen genau auf unsere Interessen und möglicherweise auch auf unsere Schwächen angepasst wird. Und natürlich, also wenn man damit Geld verdienen kann, dann muss man das Ganze auch in gewisser Weise transparent machen können. Aber der Teufel steckt da natürlich im Detail. Also wie genau müssen Unternehmen ihre Algorithmen und deren Funktionieren offenlegen und wie verträgt sich das mit anderen Gesetzen? Also Facebook beruft sich dann wahrscheinlich gerne auf seine Geschäftsgeheimnisse und dergleichen. Und leider hat die EU in letzter Zeit auch den Geschäftsgeheimnisschutz ausgebaut. Aber ich frage mich was viel Simpleres, Frau Reda. Also es ist ja zumindest in Deutschland auch die Diskussion, dass Facebook und natürlich auch andere Konzerne dann in ähnlicher Form den Quellcode preisgeben sollen. Da geht es ja nicht nur um Geschäftsgeheimnisse. Ich frage mich, was für ein Aufwand das wäre, wirklich EU-weit Experten zu beschäftigen, den zu verstehen, zu analysieren und überhaupt zu sehen, ist das, was uns da preisgegeben wurde, wirklich alles? Was steckt dahinter und was davon wollen wir zulassen oder nicht? Ich stelle mir das nicht umsetzbar vor, ehrlich gesagt. Naja, also diese Idee des Offenlegen von Quellcode, das gibt es ja bereits aus der Open-Source-Bewegung und auch bei Open-Source-Software-Produkten, da geht man nicht davon aus, dass jede einzelne Nutzerin, jeder einzelne Nutzer tatsächlich eigenhändig überprüft, wie die Software funktioniert und dass sie genau das tut, was sie soll. Aber es besteht eben die Möglichkeit, dass jemand das machen kann. Bei Algorithmen wird es aber etwas schwieriger, weil der Quellcode alleine einem gar nicht hundertprozentig sagen kann, wie eine Entscheidung getroffen wurde. Denn das hängt auch von den Daten ab, die als Grundlage genutzt werden, um einen Algorithmus zu trainieren. Das heißt, der Quellcode alleine ist vielleicht gar nicht das richtige Mittel, um eine Nachvollziehbarkeit darzustellen. Und zwar nicht nur unbedingt, weil es zu kompliziert ist, sondern weil eben die Daten, mit denen ein Algorithmus trainiert wurde, ebenfalls einen Einfluss darauf haben, wie er am Ende entscheidet. Aber ist nicht auch, abgesehen von der Technik, die inhaltliche Frage gar nicht so einfach? Nehmen wir das simple Beispiel, mithilfe von Algorithmen Werbung zu präsentieren, die besonders gut auf die Userinnen und User zugeschnitten ist. Macht ja nicht nur Facebook das Geschäftsmodell von Google Ads und das ist ein Grundgeschäftsmodell des Internets. Wo sagt da ein Datenschützer oder irgendeine Aufsichtsbehörde, wann die Grenze erreicht ist? Ich meine, wenn man mir, der ich keinen Führerschein habe, keine Autowerbung zeigt, das ist ja grundsätzlich mal nicht frevelhaft. Ja, ich glaube, dass da die Einwilligung und zwar die informierte Einwilligung des Nutzers ganz wichtig ist. Also wenn Sie sagen, ich finde die gezielte Werbung in gewisser Weise nicht störend, sondern positiv, dann können Sie das ja durchaus machen. Aber die große Neuerung der Datenschutzgrundverordnung ist, dass man dem eben auch widersprechen können soll und dass das nicht zum eigenen Nachteil ausgelegt werden kann. Also Facebook sagt, ja, wer in die gezielte Werbung nicht einwilligt, der kann unsere Dienstleistung eben nicht benutzen. Und Facebook ist der Meinung, das würde sich durch die Datenschutzgrundverordnung nicht ändern. Ich sehe das durchaus anders, weil dort gibt es ein sogenanntes Kopplungsverbot, das eben sagt, also der Datenschutz ist ein Grundrecht und die Herausgabe von persönlichen Daten kann nicht eine notwendige Gegenleistung sein, um einen Dienst zu benutzen. Also man kann durchaus Geld verlangen von Leuten, wenn sie gerne eine Dienstleistung nutzen möchten, aber man kann nicht sagen, also entweder du erlaubst die personalisierte Werbung oder du bist draußen. Und das wird letzten Endes ein Gericht klären müssen, ob diese verpflichtende gezielte Werbung, die Facebook ja allen seinen Nutzern aufdrückt, so weiterhin erlaubt ist. Aber wenn Sie die Datenschutzrichtlinie in diesem Zusammenhang so extrem interpretieren, Frau Reda, dann würde das ja bedeuten, damit ist das Geschäftsmodell von Facebook in Europa nicht mehr anwendbar. Denn das, womit wir die Facebook-Dienstleistung bezahlen, sind doch unsere Daten. Ich glaube, dass durchaus genug Nutzer einerseits damit einverstanden sind, gezielte Werbung zu schalten. Andererseits ist es auch so, dass eine fehlende Einwilligung ja nicht bedeutet, dass man gar keine Werbung mehr anzeigen darf. Es bedeutet bloß, dass das eigene Nutzerverhalten nicht dafür ausgewertet werden darf, ein Profil zu bilden und diese Werbung dann genau auf dieses Profil abzustimmen. Was aber trotzdem möglich ist, ist grundsätzlich Werbung zu schalten, aber eben nicht mehr in der Präzision, die Facebook das gerne hätte. Es stimmt, dass Facebook dann sein Geschäftsmodell ein Stück weit anpassen muss. Allerdings glaube ich nicht, dass das zu einem Ende von Facebook führen würde. Julia Reda, sie sitzt für die Piratenpartei in der Grünen-Fraktion des EU-Parlaments. Und mit ihr haben wir über ein Thema gesprochen, das auch eines der großen Themen der heute beginnenden Republika in Berlin sein wird. Die Regulierung großer weltweit aktiver Internetunternehmen. Frau Reda, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Danke ebenfalls.